WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt: Ich bin schuld am Tod eines Menschen. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel während eines Verbrechens jemanden getötet haben, die jemanden ermordet haben. Gerne mit Leuten, die aus Notwehr einen Menschen zu Tode gebracht haben, die vielleicht durch einen Unfall jemanden getötet haben oder die einen Hilferuf von jemandem nicht gehört haben und im Nachhinein sagen, mein Gott, ich bin im Grunde schuld daran, dass der gestorben ist. Oder vielleicht wart ihr auch schon mal in der Situation, dass ihr lebensverlängernde Maßnahmen abstellen habt lassen bei einem Angehörigen und obwohl das vielleicht richtig war in der Situation, ihr aber im Nachhinein sagt, ich weiß nicht, ob das richtig war, vielleicht bin ich doch schuld, dass meine Frau, mein Freund früher gestorben ist. Ich bin schuld am Tod eines Menschen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer unbedingt mit reinzuschreiben. So, wir beginnen mit Jack. Jack ist 43. Guten Morgen, Jack. Ja, hallo Domian, guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet. Warum? Ja, ich musste irgendwann entscheiden, dass mein Sohn ja sterben kann. Wie alt war dein Sohn damals? Der war 6 Tage alt. Ach, 6 Tage. Beschreib mal genauer, was, wie die Situation war damals. Ja, mein Sohn ist also ganz normal geboren worden. Also sollte normal geboren werden am Geburtstag meiner Frau. Ja, und das fing halt zu Hause an. Eigentlich meine Frau dachte ja so, dachte auch so, jetzt kommt mein Geburtstagsgeschenk. Und in dem Moment halt ging das mit starken Blutungen einher. Bin halt sofort mit ihr ins Krankenhaus und die Ärzte haben halt gesagt, ist alles okay soweit. Und ja, das zog sich dann hin, das war morgens um 2, das zog sich dann bis morgens um 6 hin und dann zum Schichtwechsel hin, dann ja, wurden die Werte des Kindes unheimlich schlecht. Und dann haben sie meinen Sohn halt rausgeschnitten, rausgezogen. Ich war halt dabei, stand direkt dahinter und ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Also geht hier irgendwas schief, ne? In wie viel Monat war deine Frau? Völlig normal. Völlig normal. Ganz normal ist alles okay, alles super. Also ne? Das Kind hätte schon geboren werden sollen in dieser Zeit ungefähr. Das war alles richtig. Ja. Alles hundertprozentig richtig. Ja. Ich wusste, irgendwas geht schief und die Ärzte haben das Kind auch sofort weggenommen, dann als es raus war. Und ja. Und im Laufe der nächsten Tage stellte sich halt raus, also meine Befürchtung halt, also der ist im Grunde über Stunden unterversorgt gewesen, das Kind. Mhm. Und ja, und dann kam halt immer mehr so ans Licht halt, was eigentlich, ja, anhand der Blutwerte kann man halt erkennen, was eigentlich ja passiert ist. Ne? Da waren die Nierenwerte halt, Leberwerte, Gehirn, das war eigentlich nichts mehr in Ordnung. Ja, was machte er denn für einen Eindruck so optisch, ja, als du ihn gesehen hast? Total normales Kind. Ein normales Kind, ja. Völlig normal. Aber die Werte und die Untersuchungen sagten, hier ist ganz viel nicht in Ordnung. Genau, und dann waren so Sachen wie, das Kind hat sich bewegt und ich habe mich eigentlich gefreut. Ich dachte, oh, ist normal, ne? So lag halt in diesem Brutkasten mit Herz-Lungen-Maschine und so weiter. Ja, und ich habe mich gefreut und dann dachte ich, nee, das sind Gehirnkrämpfe. Und das Ganze zog sich so bis zum 4. Tag hin nach der Geburt und wo ich dann irgendwann gesagt habe, so, ne, anhand der Blutwerte und mein bester Freund ist Arzt und den habe ich dann dazu gebeten, weil der sollte zur Dialyse halt in ein Uniklinikum verlegt werden. Und dann wollte das nicht. Weil du standst dann am 6. Tag vor einer Entscheidung. Was für eine Entscheidung war das genau? Ja, ich habe die Entscheidung selbst mal beigeführt. Also mein Freund hat auch gesagt, okay, die Werte sind so katastrophal, dass da eigentlich, also alle Organe eigentlich quasi betroffen sind, bis auf das Herz halt. Also war die Entscheidung, sollen wir das kleine Kind jetzt weiter behandeln oder sollen wir es nicht weiter behandeln? Ja, für mich war das die Frage. Die Ärzte haben die Frage überhaupt nicht gestellt. Aber dein Freund, der Arzt schon? Auch nicht direkt. Er hat nur gesagt, okay, ich sehe es richtig. Also meine Einschätzung ist richtig. Und ja, im Grunde habe ich den Ärzten dann gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen jetzt was oder sagen mir, was ich nicht tun soll und lassen mich damit allein in der Situation. Ja, und dann zog ich dann über zwei Tage und hin und her und ja. Also die Alternative, damit wir das richtig verstehen, die Alternative bestand darin, dass man alles einstellt, was man tun könnte? Nicht ganz. Also ja, das war, sag ich mal, ja, medizinisch halt hat man im Endeffekt das Kreislaufverhalten der Mittel abgesetzt. Ja, also du hast dann, genau, erzähl doch mal zu, was du dich dann entschieden hast. Oder ihr euch, deine Frau hat ja da wahrscheinlich... Ja, meine Frau konnte irgendwie nicht so. Und ja, ich musste das dann alleine entscheiden. Mhm. Zu was hast du dich konkret entschieden? Also ich habe die Ärzte darum gebeten, da was zu tun. Und die haben dann gesagt, okay, wir haben die Möglichkeit, das Kreislaufverhalten der Mittel abzusetzen. Und dann wird er halt sterben. Und dazu, dem habe ich zugestimmt. Dem hast du zugestimmt. Mhm. Und das lief dann so ab halt, das waren halt auch unbeschreibliche Momente. Insofern, weil, also wir haben die ganzen Schläuche verlängert und er lag bei meiner Frau auf dem Bauch. Mhm. Und ihm ging es gut. Also die Ärzte haben gedacht, also die messen die falschen Werte. Also man kann halt die Sauerstoffsättigung des Blutes halt erkennen und die haben gedacht, ja, den geht super. Okay, aber dennoch hast du entschieden, dieses Mittel nicht weiter zu verabreichen. Ja, genau. War unheimlich entspannt. Den ging es auf einmal total gut. Ja, aber du sagst, er lag bei deiner Frau. Aber diese Entscheidung konntest du nicht mit deiner Frau zusammenfällen? Ja, meine Frau konnte nicht in der Situation. Also ich war in der Situation zu entscheiden. Aber sie war bei Bewusstsein. Sie war dabei. Aber sie war so geschockt und konnte das nicht machen. Ja, klar. Also dem ging es total gut. Und dann ist er halt zu mir auf den Bauch gekommen, ging es ihm kurzzeitig schlecht durch die Umlagerung halt. Und dann ging es ihm wieder total gut. Und auf einmal sagte meine Frau zu mir, ja, sag doch mal was. Ich sag, was soll ich denn sagen? Ist doch alles gut. Mhm. Und sie sah halt im Monitor, dass die Sauerstoffsättigung halt runterging. Mhm. Also der Wert hat immer weiter absank. Ne? Und dann kam irgendwann die Ärzte rein und sagte, sind Sie einverstanden, dass wir jetzt die Geräte abstellen? Mhm. Gesagt, ja, machen Sie. Also ich war da, sag ich mal, sehr klar. Das war der zweite Schritt. Der erste Schritt. Genau. Ich habe gesagt, okay, machen Sie es. Ne? Und in dem Moment stellte sie ab, ging wieder raus. Ja, und dann fing mein Sohn halt an, Luft zu holen. Mhm. Also so, das hat er nie getan, selber geatmet. Mhm. Ne? Und das war halt der Moment, wo ich gedacht habe, ja, du hast alles falsch gemacht. Das war der Moment, wo du gedacht hast, er stirbt jetzt. Ja, das war eigentlich vorher, ne? Das sind halt nochmal Reaktionen, die passieren halt. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis er dann gestorben ist? Ich kann das nicht mehr genau sagen. Ich kann es dir nicht genau benennen. Also einen längeren Zeitraum von einer Stunde oder mehrere Minuten nur? Ja, ich denke, das waren mehrere Minuten. Ja. Aber wie gesagt, ich kann es nicht mehr sagen. Jack, wie lange liegt das zurück? Das ist jetzt 9 Jahre her. Mhm. Und ich höre daraus, was du sagst, dass du... Ja, dass du ein schlechtes Gewissen hast oder dass du sehr zwiegespalten bist, ob das die richtige Entscheidung war. Stimmt das? In dem Moment war ich zwiegespalten. Jetzt im Nachhinein weiß ich halt, dass es also absolut richtig war, alles, was ich getan habe. Ah ja. Was gibt dir heute die Sicherheit, dass du sagst, es war richtig, dass ich den Jungen habe sterben lassen? Ja, aufgrund der Tatsachen ganz einfach. Weil das Kind keine wirkliche Chance gehabt hätte zum Leben. Es war nichts in Ordnung. Also ich arbeite selber im medizinisch-sozialen Bereich und kann ganz genau sagen, aufgrund der Sachen, also Leber, Nieren und so sind alles lebenswichtige Organe, das war auch nachher die offizielle Todesursache, Multiorganversagen. Mhm. Es wäre keine Perspektive gewesen. Ja, das Kind wäre ohnehin gestorben. Auf jeden Fall, aber mit einem wesentlich längeren Leidensweg, auch jetzt fürs Kind, aber auch für uns als Elternteile. Wie war das danach, als das Kind gestorben war? Habt ihr den Kleinen noch eine Weile bei euch behalten, das verstorbene Kind? Also das ist halt so der Teil der Geschichte, der eigentlich richtig schlimm ist. Oder? Dieses Kind, also wir haben meinen Sohn dann ja die Schläuche entfernt, die ganzen Sachen entfernt, ihn angezogen. Ja, und dann kommt so der Teil, wo man das Kind halt ja loslassen muss. In der Form, dass wir halt im Fahrstuhl gefahren sind, ins Krankenhaus in den Keller. Da waren auch mal Leute im Fahrstuhl, normale Krankenhausbesucher. Die haben gedacht, wir nehmen unser Kind mit nach Hause. Moment, ihr seid mit dem toten Kind in den Fahrstuhl gegangen? Ja. Deine Frau und du? Ja. Ohne medizinisches Personal? Ja. Ihr seid in den Keller gefahren, um ihn dort abzugeben? Ja, das stand natürlich da und... Das ist ja wollten wir das Kind quasi abnehmen, ja genau. Und ich, für mich war das so, ja, ich wollte das Kind nicht hergeben. So, fassen Sie mich nicht an, fassen Sie mein Kind nicht an. Du warst dann im Keller, da wo die Leichen aufbewahrt werden. Ja. Und man wollte dann dir das tote Kind abnehmen und du wolltest es nicht abgeben. Genau. Und wie lange hat sich das hingezogen? Ich habe gesagt, so, wo ist der Sarg? Da stand ein weißer Sarg und dann habe ich den da selber reingelegt. Ich möchte nicht, dass mal einer, also ich habe ihnen das auch eindeutig gesagt, ich möchte nicht, dass einer mein Kind anfasst. Und die waren halt sehr professionell, die haben das halt gespürt. Mhm. Die hatten da in der Klinik schon einen weißen Sarg. Das war so, ja, das war organisiert sofort. Mhm. Und ja, natürlich wurden da die Stadt davor übernachtet, das ging halt sehr schnell. Ne? Mhm. Und dann habe ich meinen Sohn dort reingelegt, den Deckel zugemacht, selber zugeschraubt und halt so gesagt hat, dass ich auch nicht möchte, dass jemand ihn anfasst oder berührt oder den Deckel aufmacht, irgendeiner Form. Und währenddessen stand deine Frau daneben und konnte gar nichts sagen und hat sich nicht äußern können. Ja, so habe ich das wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob es so richtig ist, ich jetzt sage, aber so habe ich das wahrgenommen in der Situation. Dann hast du dein Kind in diesen weißen Sarg gelegt und dich sozusagen von ihm verabschiedet und das war es dann? Nein. Nein? Nein. Das war es nicht. Also ich habe dann ihn zum Friedhof gefahren, also meine beste Freundin, die hat uns begleitet. Bin dann hinterhergefahren in diese, ja, wie sagt man, ja, in so eine Art Kühlkammer halt, so ein Abschiedsraum. Mhm. Nochmal, du hast das Kind selbst, das tote Kind, den weißen Sarg, hast du selbst zum Friedhof gefahren? Nein, hinterhergefahren. Hinterhergefahren, okay. Mhm. Also meine Freundin ist gefahren, ich konnte nicht fahren. Mhm. Und dann, haben wir meinen Sohn dort abgegeben quasi und in den nächsten Tagen halt immer wieder gesehen. Achso, ihr habt den Sarg wieder aufgemacht und euch das Kind angeguckt. Genau. Und ich habe dann eine Sondergenehmigung erwirkt, dass man den also bei der Beerdigung dann offen sehen konnte. Ich habe halt mit meiner Frau Musik ausgesucht, eine bestimmte Musik, die uns... Wie war das für dich, das tote Kind dann immer und immer wieder zu sehen? Hallo? Ja, wie war das? Schwierig. Aber wahrscheinlich war es die richtige Form des Abschiednehmens. Ja, also ich habe versucht halt, also eigentlich was ich auch den Zuhörern sagen möchte, halt aktiv das Ganze zu gestalten. Mhm. Also ich habe meinen Sohn im Endeffekt auch selber zum Grab getragen und den Grabstein selber gesetzt und versucht der ganzen Sache irgendwo eine Form zu geben. Eine sehr traurige Geschichte, aber dennoch beeindruckend auch, wie du das gemacht hast. Und ich glaube sicherlich, dass es für dich auch sehr gut war. Ich hoffe für deine Frau auch. Ja, das ist nicht so ein ganz so ein Happy End, die ganze Geschichte. Also wir haben ein Jahr später halt wieder ein Kind bekommen, fast auf dem gleichen Tag. Das ging also zeitlich sehr dicht. Und im Endeffekt hat die Ehe das nicht ausgehalten. Also meine Frau wollte darüber nicht sprechen, über die ganze Situation, sondern... Ich habe mich halt in der Pflicht gefühlt, auch meine Frau wieder froh zu machen, uns froh zu machen. Und ja, so kam auch sehr schnell das zweite Kind. Jack, ich würde vorschlagen, dass wir hier mal einen Strich machen, einen Strich ziehen, weil das jetzt in ein anderes Thema noch hineinfügt, führt, nämlich dann die Beziehung zu deiner Frau. Ja, genau. Ich danke dir, dass du uns diese Geschichte erzählt hast, diese bewegende und traurige Geschichte von dir und deinem Sohn oder euch und deinem Sohn. Aber ich höre daraus, dass du sagst, das war die richtige Entscheidung und wahrscheinlich auch die humane Entscheidung. Ja. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade durch die Kanäle gezappt sein, wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, ich bin schuld am Tod eines Menschen und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die genau das sagen, die einen Tod zu verantworten haben oder die meinen, einen Tod zu verantworten haben. Vielleicht hattet ihr einen Unfall und jemand ist gestorben. Vielleicht habt ihr in Notwehr jemanden umgebracht. Vielleicht wart ihr in ein Verbrechen verwickelt und dadurch ist jemand gestorben. Vielleicht hat sich jemand aus eurem Umfeld das Leben genommen und ihr sagt im Nachhinein, ich habe nicht richtig geguckt und habe die Vorzeichen nicht gesehen und bin insofern irgendwie auch schuld am Tod dieses Menschen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Johann. Johann ist 60. Guten Morgen, Johann. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Johann. In erster Stelle ein großes Lob an dir und dein Team. Dankeschön. Ich rufe an von aus Holland. Ich höre schon an der Stimme, sehr nett. Gut, und ich verfolge deine Sendung schon seit weiß nicht wie viele Jahre. Du hattest damals einen jungen Mann am Gerät, die seine Verwandtschaft verloren hat bei dem Zugunfall in Enschede. Oh ja, das ist lange her. Das ist lange her. Mhm. Und seit ihr bin ich großer Fan von dir. Mhm. Und verfolge auch deine Sendung und gerade deine Bücher. Das Thema, das ich anrufe, ich bin seit 10 Jahren freier Mitarbeiter bei dem, man nennt es in Deutschland die telefonische Seelsorge. Mhm. In Holland heißt es SOS Telefonische Dienst. Ja. Und ich mache das Schichtdienst, wir sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Mhm. Und seit 5 Jahren hat die Regierung, das Ministerium für Volksgesundheit, ein 113-Linie in Betrieb genommen. Und da können Leute anrufen, die suicidal sind die nicht allein sterben wollen. Mhm, mhm. Und die musst du dann auch, oder die wirst du dann auch betreut? Oder die kannst du betreuen? Die habe ich dann am Gerät, die rufen anonym an. Ja, eine sehr schwere Aufgabe. Und so hatte ich vor 3 Wochen in einem Abendschicht, ein junges Mädchen von 23 an Gerät, die anrief und sie war Mutter von 2 Kindern. Mhm. Und man konnte schon hören, dass sie auf dem Bahngleis lief durch die Steine. Ach du je. Und ich habe dann so eine halbe Stunde, 3/4 Stunde mit ihr gesprochen. Also sie war auf der. Züge vorbeikommen. Mhm. Und versucht sie abzukommen vom Zug. Ja. Aber das ging nicht. Und dann kam erst ein Güterzug und sie sagte dann zu mir, die laufen mir so langsam. Und dann kam man nach ein paar Minuten Schnellzug. Und das, was mir am meisten dann auch beeindruckt hat, war, dass oben der Besitzer der Zug und das Quietschen der Bremsen. Und da war ein Knall und dann war Stille. Mein Gott. Das heißt, du warst live dabei, wie die Frau zu Tode kam. Und nachher fragt man sich dann immer ab, habe ich es gut getan? Und die Leute, da, die hinter mir sitzen, da kann ich auch Kontakt aufnehmen mit Psychologen und Psychiater. Mhm. Die sagen dann immer, ja, es ist die Anrufe, der selbst entscheidet, aber es ist immer schwer. Das glaube ich. Schwer. Ich habe dann immer so die Frage, war der Klick da? Habe ich gut gesprochen? Mhm. Johann, was... Das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Was hat die Frau als letztes zu dir gesagt, bevor sie zu Tode kam? Da kommt ein Zug, der fährt schnell genug. Da kommt ein Zug, der fährt schnell genug. Ja. Und dann knallt es und die Bremsen quietschen. Aber vor allem das Quietschen der Bremsen und das Hupen, das ist schrecklich. Mhm. Was geschieht dann danach? Was hast du dann gemacht? Kurze Stille. Und dann verbrecht man die Linie oder dann verbrecht man die Verbindung. Mhm. Musst du dann auch sofort die Polizei informieren? Nein. Die Anrufe sind immer anonym. Ich kann die Anrufe, wenn die das wollen, durchstellen mit einem Psychologen oder Psychiater, aber das wollen die meisten nicht. Mhm. Aber die sind vollkommen anonym. In dieser Dramatik, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist dir das so zum ersten Mal passiert? Nein. Ich habe so wie morgen Nacht habe ich Nachtschicht, das ist von 10 bis 7:30. Mhm. Und dann rufen sich hier so 15 Mal an. Mhm. Das ist Holland ist das anders aufgeteilt in Provinzen, nicht wie in Deutschland, wie in Delstaaten heißt das, glaube ich, in Deutschland. Aber wir haben Provinzen und jede Provinz hat eine Festigung. Mhm. Und dann wird man durchgeschaltet. Mhm. Nun sagt der gesunde Menschenverstand oder die ganzen Fachleute werden dir sagen, dass du zu höchster Wahrscheinlichkeit nichts mehr hättest tun können. Nein, Ja, das stimmt ja auch, aber... Dennoch, genau, das wollte ich ja sagen, dennoch bleibt ein Schock übrig. Ja. Wie gehst du mit diesem Schock um? Wow. Ich arbeite von einem Krankenhaus aus. Wir sind im Krankenhaus. Hm. Und da habe ich mal mit einem Arzt gesprochen. Und der sagt, Johann, ich sterbe auch nicht mit jedem Patient. Mhm. Johann, ich sterbe auch nicht bei jedem Patienten, so hat er gesagt. Ja, der ihm tot geht. Mhm. Das heißt, man muss mit einer gewissen Professionalität da rangehen. Und das bewundere ich auch so in dir. Deine offene Fragen, deine geschlossene Fragen. Und meine große Fallkür ist immer das Abschluss und das machst du so großartig. Johann, was ist deine Motivation, dass du diese tolle Arbeit, das ist ja nun eine ganz wichtige Arbeit, dass du diese Arbeit leistest? Einfach du. Ich? Ja. Ich habe deine Sendung gesehen und dann habe ich gesagt, Johann, das ist Zeit über und dass es die Möglichkeit gibt, es in Holland und das will ich machen. Und das ist eine befriedigende Arbeit. Nicht jede Anrufe geht tot natürlich. Man kann auch Leute da abhalten. Ja. Und weiß, ich sage immer, gucke ich eben, das. Ich weiß nicht, ob das gut ist in Deutsch, aber wir haben Blumen im Garten und wir haben Unkraut. Und gucke ich immer nach Unkraut. Gucke auch nach die Blumen, die mir nachher ins Leben. Kinder an Verwandte oder was auch. Mhm. Aber das stimmt nicht immer, das ja nicht immer kommt man damit nicht durch. Mhm. Also ich fühle mich sehr geehrt, wenn du sagst, dass die Motivation hier unsere Sendung ist, dass du das begonnen hast. Ja, das meine ich im Ernst. Ja. Wenn ich sage, wenn du in Urlaub machst, dann habe ich schlechte Tage, weil ich weiß, übertrieben gesagt. Johann, nach diesem traurigen Fall, den du gerade beschrieben hast, du bist dann irgendwann, so wie ich das ja auch mache, irgendwann geht man nach Hause. Ja. Was hast du dann zu Hause empfunden? Wie hast du dich zu Hause gefühlt? Ich wohne allein. Ich bin mit 29 aus der Kasse gekommen. Mhm. Ich war verheiratet und habe mir bekannt, glücklicherweise. Und da bin ich alleine. Mhm. Aber und dann? Das ist gut so. Und was ich kann damit umgehen. Ja. Mhm. Was machst du dann? Naja, das liegt einfach zu Dienst. Ich habe, wenn ich Frühstück habe, bin ich um 12 frei. Und ja, ich mache nebenan noch Jugendbetreuung. Mhm. Und ich habe immer in Deutschland, in Herford, in einem Jugendheim gearbeitet als Erzieher. Ah ja. Mhm. Und mache hier in Holland noch Jugendarbeit. Mhm. Und bin seit 3 Jahren verfrüht mit Pension oder mit Rente heißt das, glaube ich, in Deutschland. Genau, das heißt ja Rente, genau. Ja. Ja. Lieber Johann, ich freue mich sehr, sehr, dass wir uns akustisch kennengelernt haben. Ja. Und ich möchte dir von meiner Seite aus meinen großen Respekt aussprechen für das, was du da machst. Das ist eine ganz wertvolle und ganz tolle Arbeit. Ja. Und schöne Grüße in die schönen Niederlande von hier aus. Ja, mach ich. Und an alle Zuschauer und Zuhörer in Niederlanden so auch schöne Grüße. Ja. Vielen Dank, dass du angerufen hast und alles Gute, Johann. Und du vielen Dank und geh weiter so. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin schuld am Tod eines Menschen. Ihr könnt auch gerne mailen, domian@wdr.de. Hier ist Christian. Christian ist 24. Guten Morgen, Christian. Ja, hallo. Hallo, Christian. Hi. Warum hast du dich zu dem Thema gemeldet? Ja, ich habe, schwierig zu sagen, ne? Ich bin auch schuld am Tod eines Menschen. Was ist genau passiert? War schwierig zu sagen, ne? Ich habe Menschen halt auf dem Gewissen. Ich habe jemanden totgehauen, totgeschlagen. Totgeschlagen. Hm. Wann war denn das, Christian? Wie lange liegt das zurück? 4,5 Jahre. Ja. 5 Jahre jetzt. Erzähl doch mal, was damals passiert ist und wie es dazu gekommen ist, dass du den Menschen totgeschlagen hast. Ich war auf dem Festival und ich habe vorher Streitereien mit dem Typen gehabt. Ich war mit mehreren Kollegen unterwegs und ja. Warst du besoffen? Ja. Und warum hattest du Streitereien mit dem Opfer? Ich traue mich das kaum zu sagen, weil das rechtfertigt ja nichts, ne? Also nein, nein, das ich verstehe, ich wurde halt auch, der war halt auch ziemlich aggressiv mir gegenüber, und aber mir ist das halt schon unangenehm, das zu sagen, weil einfach, na, sag's mal, was das rechtfertigt einfach alles nicht, ne? Ja, aber sag's trotzdem mal, damit ich das alles so verstehe. Ja, einfach dumme Sachen, ne? Wurde angemacht, Nackenschellen hat er mir gegeben und also Kleinkram. Ja, genau. Das war eigentlich kein Kram, ne? Also es gab keinen heftigen Streit, keine schwere Beleidigung und... Nee, eigentlich, ja, so eine Kneipenstreiterei war das halt, ne? So ungefähr, so kann man das sehen. So, und wie ging es dann weiter? Ja, ich bin halt ein bisschen aggressiv geworden. Und ja, dann sind wir auch eigentlich auch auseinandergegangen. Mhm. Wir sind weiter feiern gegangen, meine Kollegen sind dann irgendwann, wir haben alle in Zelten geschlafen damals. Und irgendwann, ich war immer einer, der länger gefeiert hat, und ich habe dann auch länger gefeiert, und dann habe ich den wieder gesehen. Mhm. Wir haben uns wieder gesehen, er hat wieder ein paar dumme Kommentare abgelassen. Und da warst du allein mit ihm? Genau, ja, da waren noch ein paar Leute dabei, aber niemand mehr so. So ein paar Leute halt dabei, aber niemand, die wir kannten. Ja, und dann? Ja. Habe ich den halt auf dem Rückweg aufgelauert, Alter. Ah, du hast ihn sogar aufgelauert? Du hast ihn nicht frontal angegriffen, sondern du hast ihn ihm aufgelauert? Nö, ich bin auf ihn, nein, das nicht, ne. Also, ich bin schon auf ihn zugegangen. Das ist trotzdem alles Scheiße, was ich gemacht habe, natürlich. Ja, aber erzähl's mal, damit das klar ja, wird. Ja, ich bin auf ihn zugegangen und hab ihn angesprochen, hab ihn angemacht. Und hab ihn dann mit einem Baseballschläger vom Kopf gehauen ein paar Mal. Den Baseballschläger hattest du übrigens so zufällig bei dir? Nee, den hatte ich damals zu der Zeit. Nee, den hatte ich auch nicht immer bei mir, aber so meine Clique hatte immer was bei mir. So mit den Leuten, mit ich damals zu tun hatte, wir waren damals schon nicht ohne und wir hatten immer ein bisschen was bei uns. Und aber das Ding lag dann vorher im Zelt wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Und das hattest du extra geholt für den Typ? Ja. Und wie hast du dann mit dem Baseballschläger auf ihn eingeschlagen? Ja, das wäre ein bisschen schwer, das zu sagen, ne? Ja, ich habe auf seinen Kopf eingehauen. Mhm. Und er hatte keine Chance, sich da zu wehren. Wenn jemand volle Kanne mit einem Baseballschläger schlägt, dann hat man wenig Chancen. Nee. Überhaupt nicht. Ich will das auch gar nicht beschönigen. Nee, ja, gar, ja. Gar keine Chance. Ich will es noch ganz verstehen. Dann hast du auf seinen Kopf geschlagen. Irgendwann ging er wahrscheinlich zu Boden. Und dann? Ich weiß gar nicht, wie oft ich auf ihn eingehauen habe. Ich weiß nur noch irgendwie. Er ist ins Krankenhaus gekommen und dann. Das heißt, Moment, das heißt, er lag am Boden und du hast weiter auf ihn eingeschlagen. Auf den Kopf. Ja, eine kurze Zeit noch weiter, ja. Und dann bist du einfach weggegangen? Oder was hast du gemacht? Nein, ich bin nicht weggegangen. Was ist denn passiert dann? Na, ich bin stehen geblieben. Dann kamen Leute dazu. Die haben dann einen Krankenwagen alarmiert? Nee, den Krankenwagen habe ich sogar noch alarmiert. Ach, den hast du noch alarmiert? Ja, den habe ich noch. Also so ganz besoffen warst du nicht? Doch, ich war schon ziemlich besoffen. Wie lange hat der Mann noch gelebt? Ich kann es gar nicht sagen. Der hat auf jeden Fall nicht mehr das war schon nach 12 Uhr, er hat den Tag nicht mehr überlebt. Wie alt war der Mann? 43. Weißt du was über das Leben des Mannes? Bitte? Weißt du etwas über sein Leben? Hat er Kinder, Frau, was er gemacht hat? Weiß ich nicht. Eine Frau hatte er, ja. Wann bist du verhaftet worden? Vor 4 Jahren. Nee, ich meine, bist du dann direkt an dem Arm noch verhaftet worden? Ja, natürlich. Hm. Wie hoch war denn dein Blutwert, dein Alkohol? 2,61 Promille hatte ich. Das Ganze war vor 4,5 Jahren, sagst du. Ja. Das heißt, so sehr... Hoch ca. 4,5 Jahren, ja. Genau, das heißt, so hoch war die Strafe nicht für das, was du gemacht hast. Nee, ich habe 4 Jahre bekommen. ist ein bisschen wenig, oder? Ehrlich gesagt, ja. Findest du auch, ne? Natürlich. Wie viel wären angemessen gewesen? Für meine Strafe? Ja. Ich würde selber sagen, gibt's ja nicht in Deutschland, aber die Todesstrafe wäre schon angemessen gewesen. Das sagst du selbst? Ja, auf jeden Fall. Als du dann Stunden später oder am nächsten Tag ganz nüchtern warst und dir klar wurde, was geschehen ist. Das war am nächsten Morgen, wo ich nüchtern wurde. Ja. Konntest du dich da noch an alles erinnern? Nein. Ich konnte mich noch an die Auseinandersetzung erinnern, aber also auch, wo ich auf ihn eingeschlagen habe, aber so auf den ganzen anderen Rummel konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Wie erklärst du dir die relativ milde Strafe? Oder wie wurde die begründet? Dass ich unter Alkohol war. Mhm. Und ich kann es selber gar nicht genau erklären. Ehrlich gesagt kann ich selber nicht genau erklären. Hast du denn mal versucht, Kontakt aufzunehmen mit den Angehörigen des Opfers? Ja, die haben Kontakt mit mir aufgenommen. Ach, die haben Kontakt mit dir aufgenommen? Mhm. Wie haben die das gemacht? Frau hat mir geschrieben. Hast du zurückgeschrieben? Ja, erst eine Zeit lang nicht, ne? Was hat die Frau dir denn geschrieben? Ganz genau kann ich nicht mehr sagen, aber sie wollte den Grund auf jeden Fall wissen. Wollte den Grund wissen. Sie hat mir auch geschrieben, dass sie ihren Mann kennt und auch, dass sie man auch nicht ohne ist, so ungefähr. Und Das war schon. So, jetzt schreibt die dass sie sich vorstellen kann, dass er mich schon auf Weißblut gebracht hat, aber dass man trotzdem nicht anders, dass man das nicht. Wir haben mir schon klar gemacht, dass das nicht zu entschuldigen ist. Aber sie schreibt, sie möchte den Grund wissen für die Tötung ihres Mannes. Was antwortet man da? Was hast du geantwortet? Was ich geantwortet habe, ich habe lange geschrieben und wenn ich jetzt zurück überlege, so wie ich das geschrieben habe, das war noch nicht mal, das kann auch noch anders rüberkommen. Ne? Also ich habe das auf jeden Fall nicht so gemeint. Also ich habe zurückgeschrieben, dass dass ich ziemlich provoziert worden bin und... Du hast versucht, dich zu rechtfertigen und zu erklären. Nein, das habe ich noch nicht mal so probiert. Also ich habe das schon probiert, so wenig wie möglich mich zu rechtfertigen, aber... Würdest du es heute anders machen? Was? So eine Antwort an die Frau schreiben? Ja, auf jeden Fall. Inwiefern anders? Ist schwierig. Ich bis heute weiß ich noch nicht, wie ich das machen würde. Ganz ehrlich, das ist wirklich schwierig in so einer Situation. Christian, was denkst du? Ich merke ja, dass du sehr angeschlagen bist, seelisch. Das hört man ja, wie du das erzählst. Was denkst du über die Tat, die du zu verantworten hast? Ich weiß nicht genau, was ich darüber denke. Ja, ich würde es am liebsten rückgängig machen. Und das war auch schon eine Seite, die ich eigentlich von mir nicht kenne. Weil jeder, der mich vorher gekannt hat... Der weiß eigentlich, dass ich nicht so bin. So oder dass ich nicht so bin, heißt, dass du nicht eigentlich Sachen zurückgängig machen möchtest. Nein, aber... Das heißt, du warst schon immer ein harter Hund früher. Ja, natürlich. Ich habe mich auch mal geprügelt oder so, aber ich wusste auch, wann Schluss ist. Ich hatte auch immer eine Hemmschwelle, jemanden ins Gesicht zu hauen oder was weiß ich oder so. Aber ich weiß nicht, was an dem Abend war. Ich weiß es wirklich nicht. Ich frage es noch ganz klarer. Tut es dir von tiefstem Herzen leid, dass das passiert ist? Bist du? Ja, natürlich. Ja. Wie hat dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde darauf reagiert, jemanden um sich zu haben, der jemanden getötet hat? Ja, hat sich natürlich schnell rumgesprochen. Ne? An der Stelle am liebsten, mein Vater hat mich dazu gebracht, dass ich heute auch anrufe. Weil ich in deiner Sendung, ich habe die ab und zu mal gehört, der hat mich heute angerufen, hat mir dieses Thema genannt, hat gesagt, ich sollte heute wohl anrufen. Der liegt jetzt zu Hause im Bett, hört das mit an wahrscheinlich. Grüßen wir mal den Papa. Ja, von der Christian. Liegt jetzt zu Hause schön im Bett. Die Frage war, wie dein Umfeld reagiert hat. Ja, mein war hat sich, ich weiß, kann es selber nicht nennen, so mein Umfeld hat noch zu mir gehalten auf einmal, aber man merkt schon, da ist was anderes, ne? Ich weiß nicht, ob das Angst vor mir ist oder ob das, ich weiß nicht, was das ist. Wie lebst du heute? Was machst du zum Beispiel beruflich? Beruflich? Ja, ich arbeite in einer, Gastronomie. Hast du eine Freundin? Nee. Habe ich nicht. Auch kein Interesse dran im Moment. Was sind deine Wünsche und Vorstellungen oder Träume für deine Zukunft? Habe ich gar nicht. Ehrlich gesagt, habe ich im Moment gar nicht. Es ist natürlich ein ungeheuer schweres Vergehen, was du zu verantworten hast. Du hast einen Menschen getötet. Ja. Diesen Menschen kann man nicht wieder lebendig machen. Auch nicht durch die größte Reue. Das stimmt. Aber ich glaube ja, dass man, auch wenn man so etwas zu verantworten hat, dass man auch nach vorne schauen kann, wenn man sein Leben radikal verändert. Das heißt natürlich, dass man tief bereut, was man getan hat. Und dass man das, was man in Zukunft tut, genau bedenkt und einen guten Lebensweg einschlägt. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die man hat. Ja, mache ich. Und das musst du auch machen. Du hast jetzt einmal schon das etwas Ungeheures getan. Jetzt darfst du nur noch gute Sachen machen. Ja, natürlich. Christian, ich möchte gerne, du weißt es wahrscheinlich, dass hier im Hintergrund auch immer ein Psychologe bei mir dabei ist, eine Psychologin heute. Ja. Ich hatte ein ganz gutes Gefühl, wenn du noch ein paar Worte mit der Sabine sprechen würdest. Bist du damit einverstanden? Ja, das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht wäre es nicht schlecht. Ja, du kannst es ja beenden, wenn du keine Lust mehr hast. Nein, damit hat das nichts zu tun, aber freut mich. Dann machen wir das so. Super, danke schön. Ich wünsche dir, dass du... Und ich darf ich noch einmal kurz was sagen, also zu meinem Vater? Ich freue mich, dass er mich angerufen hat und mir gesagt hat, dass das Thema heute ist. Weil ich bin eigentlich nicht so der große Domian-Hörer. Zwischendurch habe ich das gehört, aber ich finde schon, ist schon gut, was ihr da macht. Dankeschön. Ich danke dir, Christian. Und vielen Dank, dass man mit mir so umgegangen ist. Trotz meines Deliktes, ne? Ja, alles klar, Christian. Sehr gerne. Du legst auf und du wirst gleich von uns zurückgerufen. Okay, vielen Dank. Ciao. Alles Gute, tschüss. 1.44 Uhr haben wir. Das Thema heute Nacht heißt, ich bin schuld am Tod eines Menschen. Und ich bin jetzt verbunden mit Sven. Und Sven ist 47. Guten Morgen, Sven. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Sven. Und zwar, ich war damals als Blauhelmsoldat im Kosovo. Ah ja, das war genau, sag nochmal... 1999 ist ungefähr. Genau so. Also damals die Vortruppe vor die KFOR. Ja, das war an sich, am Anfang haben wir gedacht, das ist Kasernenalltag, da wurden dann die ersten Freiwilligen für den Einsatz für die UN geworben. Um den Kasernenalltag zu entfliehen, haben wir sich gedacht, Ausland ist immer was Tolles. Das hat sich natürlich zum Albtraum entwickelt. Wir waren ja überhaupt nicht ausgebildet in dem Sinne und Material und das, was man alles da benötigt, da war die Bundeswehr total überfragt. Überfordert damals in der Zeit. Komplett überfordert. Ja. Wir wussten vorne nicht und hinten nicht und alles wurde zusammengeschustert auf gut Deutsch. Ist das schon sehr lange her? Viele können sich ja gar nicht mehr daran erinnern. Vielleicht sagst du mal in ein paar Sätzen, wie die politische und auch militärische Situation dort war, wo du stationiert wurdest. Die politische Situation war, wir waren nah am Russland. Nah an Russland, so wie es jetzt in Russland ist. Ja, ne? Also Russland-Ukraine meinst du? Ja, und ja. Die Vorstufe war ja die NATO so weit rein, in dieses Gebiet schicken. Die UN ist ja schon, das war ja schon human eingesetzt, war ja auch so gedacht. Aber dass die NATO dann später auch noch da reinrückt, hatte man natürlich Angst, dass Russland da dementsprechend auch gegenreagiert zu uns. Ne? Mhm. Weil mit einem Fuß in der Tür, das war alles sehr kompliziert. Ne? Also, das heißt, du warst in aktive militärische Kämpfe verwickelt. Ja, beziehungsweise wir waren neutrale Beobachter, wurden aber in Kämpfe hineingezogen. Mhm. Was hast du genau dann tun müssen während dieser Kämpfe? Was hast du getan? Wir haben zum Schutz Patrouillen gefahren, dementsprechend. Wir haben Schutzzonen eingerichtet, die ja dann auf dem Gefechtsfeld bei diesen Staaten als neutral anzuerkennen sind, von den Serben aus. Und dass diese Zuflucht den Zivilisten gewährt. Ne? Mhm. Aber da sind ja Verbrechen passiert. Das ist so unvorstellbar. Was hast du genau getan? Das Problem war, ja, wir sind zu dritt auf eine Patrouille gewesen und wir hatten alle nur Angst. Angst hatte jeder. Naja, es war am Anfang ein Abenteuerurlaub und es wurde ein Albtraum. Nach 2 Monaten war es ein Albtraum. Mhm. Wir hatten Angst. Und es lief, wir hatten Sperrstunde verhängt und wir standen an Schützenpanzer und es lief eine Person. Bitte? Es lief eine Person über die, es war eine breite Straße. Ja. Und ich weiß nicht, wann ich da geritten hatte. Ich habe einfach das Feuer eröffnet. Ich habe den anderen zwei gesagt, Feuer frei. Auf die Person? Auf diese Person. Diese Person wurde auch niedergestreckt. Wir sind danach auch gleich hingelaufen. Und ja, er ist vor unseren Augen dann gestorben. Mhm. Wir haben unser Verbandspäckchen aufgerissen, haben versucht, den noch irgendwie da, aber ging nicht mehr. Es waren auch keine Fahrzeuge mehr zur Verfügung. Wir konnten also, wir haben die erste Hilfe leisten können, in dem Sinne, aber... Das heißt, diese Person hast du zusammen mit den anderen Kameraden erschossen? Ja, genau. Wir hatten ja aus Angst. Mhm. Weil wir wussten nicht, was macht er, was hat er vor, Angst. Ja. War euch hinterher klar, was diese Person wollte? Ja, vielleicht wollte es seine Freundin, vielleicht wollte es seine Mutter. Das sind Fragen, die stelle ich mir ja heute noch. Die Person war nicht bewaffnet? Die Person war bewaffnet in der Seitentasche. Aber wenn ich heute dann so drüber nachdenke, denke ich eher, eine Pistole ist eher zum Selbstschutz für ihn wahrscheinlich gewesen. Ne? Er war auch in meinem Alter. Ja. Ich kenne mir vielleicht schon aus. Er wollte plötzlich nur eine Freundin, nur hat sich verspätet und hat gedacht, ach, da ist keiner. Mhm. Aber ich habe das so verstanden, dass auf dem Gebiet, wo das da passiert ist, da durfte eigentlich niemand sein. Nein, es durfte niemand sein. Mhm. Mhm. Das war auch der Gegenseite, also den Serben, das war ja die Gegenseite, wenn ich das richtig sage. Korrekt, das war die Gegenseite. Nein, es war ja noch nicht mal Serben. Es war ein muslimischen Teil. Die Serben waren auf der anderen Seite. Wir waren praktisch die Pufferzone. Okay, aber die anderen, denen war das bekannt, dass da niemand... Denen war das bekannt, ja, aber er hatte vielleicht einen wichtigen Grund. Sonst rennt man ja nicht durch die Weltgeschichte. Mhm. Und er sah ja auch nicht aus. Er war ja ein Zivilist. Ja. Gab es noch mehr Menschen, die du da in der Situation umgebracht hast? Nee, das war der einzigste Fall. Aber im Endeffekt war das einfach nur Überreaktion. Mhm. Wenn ich heute drüber nachdenke, ich habe jetzt 3 Kinder, er hätte jetzt auch 3 Kinder und das war total... Ich finde das sehr ehrenwert, dass du das so sagst, Sven. Ich bin selbst Kriegsdienstverweigerer und... Ich gucke deine Sendung genau, immer. Aber dennoch, gestatte mir eine vielleicht etwas provokante Frage. Diese Frage formuliere ich aus dem Wissen heraus, aus der Erfahrung heraus, dass ich Kriegsdienstverweigerer bin, weil ich mir diese Fragen damals alle gestellt habe. Ist dir, wenn du zur Bundeswehr gehst, wenn du zur Armee gehst, ist dir nicht klar, dass du in ähnliche Situationen kommen musst? Und muss man nicht vorher auch dieses Risiko einkalkulieren, dass man eben als Soldat unter Umständen einen Menschen tötet? Also ich glaube ganz ehrlich, man hat nie einer gerechnet, dass die Bundeswehr später so aktiv wird. Wir hatten damals unser Bild, die DDR ist hier und wir sind da. 87 bin ich eingetreten und das wird nie was passieren. Ja, ich bin ein bisschen älter als du. Da war die Situation anders. Da war alles ganz knapp am Dritten Weltkrieg. Ja, ich sage ja, mein Vater war selbst Berufssoldat. ich bin da an der Kaserne groß geworden, das ist ja der Witz. Und mein Großvater war Soldat und mein Urgroßvater, ne? Aber ich habe nie gerechnet, dass sowas passiert, dass die Bundeswehr später in Auslandseinsätzen verwickelt wird. Ja. Das habe ich nie gerechnet. Jeder hat gesagt, du hast einen ruhigen Job bei der Bundeswehr. Du machst dich nicht kaputt. Ja. Damit müssen natürlich gerade heutzutage alle Soldaten rechnen, die zur Bundeswehr gehen. Heute unbedingt. Heute wissen alle, sie müssen mit einem Auslandseinsatz rechnen. Hm. Damals, da war das. Wie lange nach diesem Vorfall, Sven, wie lange warst du dann noch im Kosovo? Also ich wurde dann selbst verwundet. Aha, du bist selbst angeschossen worden. Nein, ich habe einen Querschläger gekriegt. Der ist mir durch die Splitterschutzweste aus dem Rücken hinten stecken geblieben. Hm. Das war 3 Wochen, bevor meine Dienstzeit da unten zu Ende war. Hm. Und dann wurde ich auch ausgeflogen und dann habe ich auch... Das war's dann. Ich habe erstmal mal Dienst quittiert, auch in psychologischer Behandlung, beziehungsweise die hat mir auch nichts gebracht, weil die haben zu mir gesagt, wir kennen uns gar nicht aus mit Kriegstrauma, ich habe jetzt ein PDPS. Das ist ja unglaublich, das haben die bei der Bundeswehr damals zu dir gesagt, wir kennen uns nicht aus. Mir stehen auch keine Rentenansprüche deswegen zu, weil das ist vor 2002 passiert und das ist ja jetzt erst, die Krankheit wurde jetzt erst anerkannt, 2002. Mhm. Auf jeden Fall, obwohl das so lange her ist, geht ja diese Geschichte noch immer nach und du denkst sogar darüber nach, was dieser Mann heute machen könnte und wie er leben würde. Mhm. Ich könnte mit dem jetzt auch sagen, sie könnten zusammen ein Barbecue machen mit seinen Kindern und meinen Kindern. Ja. Ne? Ja, das ist ja das Schlimme im Krieg, dass man das eigentlich immer sagen könnte. Also wenn von mir aus eine grobe Fehlentscheidung, nur wegen Angst, weil ich selber Angst hatte. Sven, ich möchte auch, dass meine Psychologin dich nochmal anruft. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ja? Sehr gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen. Ich danke dir, dass du uns angerufen hast und für das Vertrauen. Und wir melden uns gleich wieder bei dir. Domian, darf ich noch von dir ein Autogramm haben? Sehr gerne. Du sagst gleich deine Adresse meiner Psychologin. Okay, alles klar. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist der Klaus und Klaus ist 54. Guten Morgen, Klaus. Schönen guten Morgen, Domian. Klaus. Ich habe folgendes Problem. Ich habe heute dein Thema gesehen. Ich bin schuld am Tod eines Menschen. Dazu wollte ich erstmal sagen, ich habe nicht nur einen Menschen auf dem Gewissen, ich habe 2 Menschen auf dem Gewissen. Warum? Was ist geschehen? Ja, ich war damals jugendlich, 18 Jahre, habe früh geheiratet. Mit 18 habe ich auch geheiratet. Bin von Beruf Metzger gewesen. Also ich habe Metzgerlehre gemacht. Mit 15 habe ich angefangen. Mit 18 habe ich meine Gesellenprüfung gemacht. Mein Bestreben war aber immer, Menschen zu helfen und bin dann im Krankenpflegerberuf reingekommen. Mhm. Und hatte das große Glück gehabt, dass ich im Krankenhaus arbeiten durfte als OP-Pfleger, als Springer. Und mein Problem ist, ich bin jetzt 54 Jahre, ist jetzt natürlich schon eine längere Zeit her. Ja. Ich habe damals eine Haftstrafe bekommen von 15 Jahren wegen Raubmord. Ich bin also offiziell verurteilt worden als Raubmörder. Ja. Aber jetzt erklärst du mir, wieso du am Tod von Menschen schuld bist. Ja, erstmal, ich habe einen Raubmord begangen und ich komme aus einer etwas größeren Familienverhältnissen. Du hast einen Raubmord begangen, das hat aber mit deiner Tätigkeit im Krankenhaus nichts zu tun. Ja, eigentlich schon. Wen hast du ausgeraubt und wen hast du getötet? Ich habe einen Menschen getötet aus Habgier. Weil ich wusste, da ist Geld. Ich habe also Geldprobleme gehabt mit meiner Frau damals. Frau hat mich. War das eine fremde Person? Ja, nein, das war meine Nachbarin. Wie hast du diese Frau getötet? Ich habe sie erwürgt. Und da warst du 18 Jahre. 19. 18 Jahre, ja, richtig. Für wie viel Geld, was hast du da erbeutet? Das spielt keine Rolle, weil das ist eigentlich unsinnig, weil das waren 750 D-Mark damals. Auch damals waren es noch D-Mark. Und wie gesagt, ich bin jetzt schon etwas älter. Du hast die ganze Haftstrafe hinter mir. Ja. Und habe während der Haftstrafe versucht, mir öfters das Leben zu nehmen, auch nach der Haftstrafe. Mhm. Ich bin also drogensüchtig geworden, Kokain, Heroin, alkoholsüchtig, wie auch immer. Und aber du bist schuld an noch einem Tod eines Menschen. Ja, an dem Tod meiner Mutter. Weil meine Mutter war zu dem Zeitpunkt herzkrank, also herzleidend. Ich wusste das. Und meine Familie, die sagt bis heute, du bist auch schuld am Tod der Mutter. Ach so, als die Mutter diese schlimme Nachricht erfuhr, dass der Sohn die Nachbarin umgebracht hat, hat deine Mutter einen Herzinfarkt oder etwas Ähnliches bekommen. Man hat das erst alles verschwiegen in der Familie. Man hat gesagt, okay, du bist irgendwo im Ausland, machst da deine Schulung und so weiter. Und meine Mutter hat das aber durch Familienangehörige per Telefon erfahren. Und da meine Mutter herzkrank war, ist sie bald darauf verstorben? Ja, also alles noch während meiner ersten Verhandlungsmonate. Bin dann verurteilt worden und nach der Verurteilung ist dann mein Vater gekommen und hat mir mitgeteilt, dass meine Mutter halt eben an dieser Krankheit verstorben ist. Wie hat denn dein Vater sich weiter zu dir dann verhalten? Ja, überhaupt keinen Kontakt mehr. Also, er hat sich distanziert von dir. Meine ganze Familie hat mich verstoßen, würde ich mal so sagen. Ich hatte keinen Menschen mehr gehabt, auch meine Frau. Sie hat sofort die Scheidung eingereicht. Ja, Klaus, nun ist das ja lange her schon, aber das ist ja egal. Ja. Die Tat ist schwerwiegend und die bleibt für immer schwerwiegend. Ja, kannst das du, bleibt du auch hast, an mir hängen. Ja, das glaube ich. Du hast wahrscheinlich 100.000 Mal darüber nachgedacht. Ja, kannst du erklären, was dich da letztendlich getrieben hat? Das kann ja nicht nur die Geldgier gewesen sein. Nein, ich bin jetzt so langsam zum Schluss gekommen, dass ich mich selbst bestrafen wollte, vernichten wollte. Da meine Ehe nicht funktioniert hat, weil ich komme aus einer großen Familie, bin das Ziel, würde ich mal so sagen. Hört sich blöd an, ist aber wirklich so gewesen. Und was war mein das? Vater hatte immer die Bemühungen gehabt, uns auch so zu erziehen, dass es kein Unrecht überhaupt gibt. Und ich habe dieses Unrecht begonnen, indem ich geheiratet habe, und zwar die falsche Frau. Und ich habe jetzt das Thema gelesen. Es ist eine weitere psychologische Deutung jetzt. Ich möchte dich nur was Konkretes fragen. Du hast die Frau erwürgt, sagst du. Ja. Hast du sie mit den Händen erwürgt? Ja. Oder nicht nur mit den Händen. Ich habe mit dem Telefonhörer, ich bin also bei der Frau reingegangen. Ich habe gesagt, ich müsste mal telefonieren. Damals hat es ja noch kein Handy gegeben, in dem Maße, sondern ich habe gesagt, unser Telefon ist kaputt gegangen, könnte ich mal bei ihm telefonieren. Und ich wusste, weil das eine Frau war, die eine große Firma hatte. Da hatte ich gedacht, das Geld ist da, weil als Nachbarn hat man den Kontakt gehabt. Meine konkrete Frage war folgende. Ja. Was hast du in dem Moment empfunden, als du dabei warst, diese Frau zu erwürgen? Ich kann es ganz offensichtlich jetzt sagen, ich habe das nicht als ich selbst erlebt, ich habe das wie im Traum erlebt, wie in so einer Trance. Wenn man in so einer Phase ist, wo man träumt, aber man weiß, es ist real. Das war für mich, oder das ist für mich immer noch, ich habe heute noch Albträume und ich leide heute noch darunter. Hat die Frau sich sehr gewehrt? Nein, eigentlich nicht. Das war relativ, ich habe auch gar nicht gewusst, dass sie tot war. Ich habe erst gedacht, sie ist nur bewusstlos. Und habe sie dann so liegen gelassen und bin dann im Wohnzimmer, am Schrank und habe das Geld rausgeholt. Bin dann raus aus der Wohnung. Und einen anderen Tag hat man mich dann verhaftet, weil man natürlich mit den Fingerabdrücken und so weiter, konnte man feststellen, dass ich das war. Und ich habe auch gar nicht groß geleugnet. Ich habe gesagt, ja, ich war's. Und ich habe die 720 Euro gar nicht ausgegeben gehabt. Ich war nur bei uns noch in der Kneipe, habe noch ein Bierchen getrunken. Und was heißt ein Bierchen? Es hört sich jetzt so verbal an. Ich kann mich mit keinem Menschen darüber unterhalten. Verstehst du? Das ist für mich, jetzt wo ich das Thema gelesen habe bei dir, ich habe gesagt, Mensch, vielleicht rufst du mal an oder so. Ich hab mal versucht, mit einem Psychologen darüber zu reden. Ich mach mal eben einen Schnitt, weil die Sendung gleich rum ist. Aber ich will dich nicht einfach rausschmeißen, sondern ich bitte dich einfach nur aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir, okay? Okay. So machen wir das. Also bis gleich. Alles klar, tschüss. Ich bedanke mich erstmal. Tschüss. Ja? Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Unser Thema, ich bin schuld am Tod eines Menschen. In der Technik war Martin Dannhauser. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Tschüss.